Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Alligator. Wir sitzen hier an der Elbe in Hamburg und neben mir ein ganz besonderer Gast, Sandro Giampietro, ein großartiger Gitarrist, Gitarrist von Helge Schneider, man kennt ihn vielleicht. Und das erste Lied, was wir euch zeigen möchten, Amnesie ist der Titel. Es geht um das Vergessen, es geht um ein schwingendes Hypnosependel und so schwingt auch die Musik. Guten Tag, ich hätte gerne einen Strauß Rosen. Ich muss Kaution bezahlen für mein Frauenproblem. Mit leeren Händen gehe ich sicher nicht nach Hause, denn ich habe mir ein kleines Missgeschick erlaubt. Hallo Schatz, ich habe ein Pavian gefickt heute Nacht. Keine Angst, ich habe dabei an dich gedacht. Du musst wissen, dass das ein Ausrutscher war. Manchmal rutscht mir den Schwanz an eine Frau. Upsala, verzeih, das an deinem großen Freudentag. An meinem Platz nur eine Vogelscheuche saß. Ich war einkaufen und hab jetzt einen privaten Jet. Du hast mich doch gefragt, wo deine Kreditkarte steckt. Jetzt weißt du's. Hey, hey, guck mich an. Ich habe deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Ich war zu deiner kleinen Schwester netter als erlaubt. Ich hab dich wieder mal mit der Toilettenfrau vertauscht. Ich glaub, ich schlafe heute Nacht wohl besser auf der Couch. Doch wenn du morgen wieder Diamanten kriegst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Und wenn du morgen wieder Diamanten kriegst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Ich hätte gerne einen Eimer Rosen. Das ist so, als müsste ich zu einer Beichtpastorin. Also wieder mit Geschenk bewaffnet, bevor ich der gekränkten Gattin das Geständnis mache. Hallo Schatz, bin mit Nazis down. Spaß. Aber ich hab HIV, ich habe auch wieder angefangen, Geiseln zu schlachten. Ich kann es einfach nicht lassen. Tut mir leid, dass ich auf Tabletten Rotwein dir Sachen ins Ohr schreibe, wie das mit dem Trostpreis macht. Der Gewohnheit, ja, mir ist da wieder ein Malheur passiert, das deinen Körper ziert. Ich bin ein Störenfried. Schönes Lied zu bösem Spiel. Kennt mich nicht. Ich habe deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Ich war zu deiner kleinen Schwester netter als erlaubt. Ich hab dich wieder mal mit der Toilettenfrau vertauscht. Ich glaub, ich schlafe heute Nacht wohl besser auf der Couch. Wenn du morgen wieder Diamanten kriegst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Und wenn du morgen wieder Diamanten kriegst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Kleider, Juwelen und ein Blümle. Kleider, Juwelen, du wirst müde. Kleider, Juwelen, Diademe. Kleider, Juwelen, es ist niemals geschehen. Ich habe deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Ich war zu deiner kleinen Schwester netter als erlaubt. Ich hab dich wieder mal mit der Toilettenfrau vertauscht. Ich glaub, ich schlafe heute Nacht wohl besser auf der Couch. Doch wenn du morgen wieder Diamanten kriegst und dem Glanz erliegst, dann hast du morgen wieder Diamanten kriegst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Guten Tag, ich hätte gerne eine Tonne Rosen. So, wir kommen zum zweiten Lied des Abends. Es haben sich ein paar Leute versammelt, aber es hat unvorstellbarerweise noch keiner Geld hingeworfen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr ins Zeug legen. Jetzt geht es um die Jugend, unsere heutige Jugend, die Kinder. Sie gehen den Bach herunter. Sie nehmen Drogen und das ist nicht so gesund. Wir haben ein Lied darüber geschrieben. Wie man an der Liebe maximal romantisch lebt, will jeder wissen, keiner hilft uns, fair play. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehme. Glaub mir, das wird super, für deine Story haben wir schon den Grund, weshalb du in deiner Jugendphase gut geladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück, bei mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen?